Ich freue mich, hier in Homburg, der drittgrößten Stadt, habe ich gelernt, des Saarlands sein zu dürfen und mit euch den Endspurt im Wahlkampf zum Bundestagswahl 2017 hier einleiten zu dürfen. Es ist mir eine Ehre. Und auch deshalb, weil ich nicht weit von hier in Betschbach in der Saar-Pfalz-Kaserne vor fast 40 Jahren in die Bundeswehr eingetreten bin und kann mich als Infanterist, der die meiste Zeit im Dreck rumgelegen hat, an die rote Erde dieser Region sehr gut erinnern. Und fühle heute, das sage ich mal mit aller Kraft und aller Überzeugung, ich fühle mich heute mit derselben Energie und Kampfkraft ausgestattet wie damals, als ich aus voller Überzeugung die Uniform angezogen habe für mein Land. Deshalb mache ich heute Politik, liebe Freunde. Jetzt aber muss es für Rot um die U20, für die Grünen um U5 und für die AfD um die Ü15 gehen, liebe Freunde. Und ich frage mich, wer das Rennen um die 18% gewinnt. Die AfD oder die SPD? Da muss man einen Moment drüber nachdenken. Ja, verstehe ich schon. Was mich immer mehr überrascht, ich war letzte Woche in Berlin, in Pirmasens, in verschiedenen anderen Orten, nirgendwo taucht mehr die Antifa auf. Ja? Was ist denn los, Leute? Habt ihr den Mut verloren? Ich tue euch nichts. Sie rufen ja immer Uwe. Finde ich gut. Ja. Also sie haben sich mir gemerkt, aber und sind auch nie eingeladen. Und irgendwie scheint da doch die Luft raus zu sein, genauso wie beim Schulzzug, der mittlerweile auf dem Abstellgleis steht. Wunderbar. Aber diese rot-grüne Mischpoke, unterstützt durch DGB, die Kirchen und andere vaterlandslosen Gesellen, die die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eben immer nur dann einfordern, wenn es um sie selbst oder ihre linksradikalen Freunde geht. Und dann gehe ich auch immer ganz gern so ein bisschen näher ran und sage zu den Jugendlichen, Mensch, kommt doch rein, ne? Hört euch das mal an, was ich zu sagen habe, was die anderen so zu sagen haben. Wir können darüber diskutieren, wir müssen nicht einer Meinung sein, aber wir können darüber diskutieren. Ja, nee, weiß nicht, habe Angst. Und dann rufe ich Ihnen noch zu, ihr demonstriert genau für die Leute, die gerade dabei sind, eure Zukunft zu verbaseln. Wie dumm ist das eigentlich? Und lieber Daniel, du hast eben schon ganz klar einen Dank an die Polizeibeamten gesagt, die immer wieder ihren Kopf für uns hinhalten, Überstunden anhäufen und eigentlich ein selbstverständliches Grundrecht gegen diejenigen schützen, die vorgeben, Demokraten zu sein und dennoch nichts anderes sind als Diffamierer und Verleumder. Danke dafür. Und ich weiß, dass die Polizei in großen Teilen auf unserer Seite steht. Ich habe sehr viel Kontakt mit den Polizeibeamten. Ich bin regelmäßig bei der Bereitschaftspolizei, habe erst vor wenigen Tagen das Gespräch geführt mit den Hundertschaftsführern der rheinland-pfälzischen Polizei, die beim G20-Gipfel eingesetzt waren, deren Sondererlebnis mit ihnen mal durchgesprochen. Die Polizei weiß sehr wohl, für wen sie da ist und wem sie die Überstunden zu verdanken haben. Keine Sorge. Liebe Freunde, ja, für die Polizei immer ein Beifall. Immer ein Beifall. Die Fehlentwicklungen in unserem Land sind so umfassend, dass es fast schwerfällt, einzelne Punkte herauszugreifen. Aber es ist heute Abend ja schon geschehen. Insofern kann ich auch nur so ein paar Punkte rausnehmen, die mir besonders wichtig sind. Und sicher haben die Euro-Krise, das Zensurgesetz, die Energiewende, alles schon heute Abend angesprochen, die unkontrollierten Grenzen, die Migrationskrise und ihre weitreichenden Folgen und damit der absehbare, und ich meine es ernst, der absehbare Zusammenbruch unserer Sozialsysteme und der Verlust der inneren Sicherheit sind genau die Triebfedern für unsere Anstrengungen in den nächsten Tagen bis zur Bundestagswahl und natürlich darüber hinaus. Und deshalb heißt unser Anspruch ja auch, Politik zum Wohle der eigenen Bürger, Politik eben für das eigene Volk. Und dafür treten wir auch an. Und allein zu diesem Zweck sind die Politiker von heute von den Bürgern gewählt worden. ist genau das, was die Altparteien und die Politikdarsteller, ich sage, nennen Sie mal bewusst Politikdarsteller, offensichtlich verdrängt haben. Sie haben ihren Auftrag vergessen, einen Auftrag, den sie von uns bekommen haben, von dem Wähler, dem sie einst Treue geschworen haben. Schauen wir uns mal stellvertretend für alle den Amtseid der Bundeskanzlerin an. Herr Guido hat es vorhin schon angesprochen. Ich will es aber nochmal ganz genau explizit Satz für Satz Ihnen nochmal darstellen und dann die gesamte Politik von Merkel mal darauf abstellen und daran untersuchen lassen. Sie hat geschworen uns allen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Und wenn Sie sich das einmal so auf der Zunge zergehen lassen, dann werden Sie erkennen, dass sie insgesamt 6-mal gelogen hat. Sie hat uns 6-mal angelogen. Und die AfD tritt eben deshalb an, um genau diesem Eid endlich wieder Geltung zu verschaffen und Achtung gegenüber dem Wähler in dieses Parlament, das Deutscher Bundestag heißt, hineinzubringen. Aber dennoch scheint das Merkel-Prinzip noch teilweise zu funktionieren. Ja? Alles wird gut, wir schaffen das, wir haben gelernt, alles kein Problem. Mich erinnert das an die ängstlichen Kinder, die sich die Augen zuhalten und das Unvermeidliche oder das Unausweichliche nicht sehen zu müssen in der Hoffnung, es wird dann vielleicht nicht passieren. Aber die Bilder aus Hannover, Ansbach, Würzburg, Köln, Berlin, die Liste wird mittlerweile unübersichtlich. Und jüngst aus Barcelona und London sind nicht mehr zu verschleiern. Sie sind die grausame Realität und das Ergebnis einer verdorbenen Moralpolitik von Träumern und Ideologen, liebe Freunde. Es ist entweder die berühmte Vogel-Strauß-Politik oder eben die gezielte Absicht, ein funktionierendes Gemeinwesen, nämlich unser Deutschland, es ist unser Deutschland, bewusst zu zerstören. Und wenn sich Letzteres herausstellen sollte, dann haben wir es gemessen am gerade erwähnten Amtseid mit einer fortgesetzten Pflichtverletzung und im Ergebnis mit Landesverrat zu tun, meine Damen und Herren. Und wenn das wirklich so ist, dann müssen wir die Verantwortlichen von heute nicht nur mit verlorenen Wahlen bestrafen, sondern eines Tages vor ein deutsches Gericht gestellt werden und sich für ihre Taten und sich für ihre Taten zum Schaden des deutschen Volkes verantworten müssen. Und in ihrer ideologischen Verblendung scheuen sich nicht einmal davor, historischen Unsinn zu verbreiten, setzen auf die Unwissenheit ihrer Wähler. Da sagt Sigmar Gabriel noch allen Ernstes, die Türken haben dieses Land aufgebaut. Gabriel hat wahrscheinlich, wir wollen es ihm mal nicht übel nehmen, er ist in Niedersachsen zur Schule gegangen, ich auch, schlechtes System, hat wahrscheinlich die Bilder unserer Trümmerfrauen gesehen, unserer Großeltern und Urgroßeltern und gedacht, dass unter den Kopftüchern, die unsere Großmütter vor Hitze und Staub geschützt haben, Muslime stecken würden. Und das ist genau dieser ideologisch verschwurbeltes Geschichtsbild eines Mannes, der mal im Bundesvorstand der marxistischen SPD-Jugendorganisation Die Falken war. Da wundert uns doch nichts, meine Damen und Herren. Das war sein Karriereweg und nicht der, den ein Herr Wirth, ein Herr Lehmann, ein Herr Sonstwie und andere in ihrem Leben gegangen sind und heute Politik fürs eigene Volk machen wollen. Das sind andere Menschen von einem anderen Kaliber. Aber um ihn nochmal aufzuklären, Westdeutschland hat 1962 auf Wunsch der USA türkische Arbeitslose aufgenommen, um den frischen und jungen NATO-Partner Türkei zu unterstützen. Und da waren die Trümmer, liebe Freunde, längst weg und das Wirtschaftswunder auf dem Höhepunkt. Aber was hier eigentlich zum Ausdruck kommt, ist die typische Geisteshaltung der 68er Nachkommen, die sich immer gegen das eigene Volk und seine Leistungen richtet. Denn es ist doch eine geschichtsvergessene Unverschämtheit gegenüber den deutschen Bürgern, gegenüber unseren Eltern und Großeltern gegenüber, die für ihre harte Aufbau- und Lebensleistung heute in hohem Alter eine unwürdige Rente erhalten. Diese rot-schwarzen Pharisäer schämen sich noch nicht einmal dafür, dass ihnen offensichtlich der tunesische Analphabet mehr wert ist als unsere Rentnerin, die ihr Leben lang geschuftet hat, Kinder großgezogen hat, die Rentnerin, von der Guido gerade sprach, die 800 Euro bekommt und nicht weiß in Mainz, ich bin dort angesprochen worden, in Mainz, nicht weiß, wie sie ihre Miete bezahlen soll, brav, aber ihr Leben lang in die Sozialsysteme eingezahlt hat und heute eben von Altersarmut bedroht ist. Und in seliger Einheit mit den gottlosen Sozis und Kommunisten zeigt sich aber auch heute die deutsche Geistlichkeit und unterstreicht ihre Unterwerfung auch noch damit, dass sie ihre Kreuze, also unser Glaubenssymbol, auf dem Tempelberg gegenüber dem Islam verleugnet, meine Damen und Herren. Als ich das gesehen habe, ist mir speiübel geworden, liebe Freunde. Das war die offensichtliche Unterwerfung, die der Islam von uns erwartet. Und diese Herren haben es gebracht. Für uns als AfD ist die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat geklärt. Aber auch das Verhältnis von Kirche und AfD im Besonderen. Aber es hat für uns einen wichtigen Stellenwert. Viele unserer Mitglieder als Funktionsträger, aber auch Mitglieder und Wähler sind gläubige Christen. Ihr politisches Engagement speist sich nicht zuletzt auch aus ihren christlichen Überzeugungen heraus. Dieser Wertekanon des christlich-abendländischen Denkens ist Teil unseres Grundgesetzes, die Basis unseres Grundgesetzes und es ist die Basis der Alternative für Deutschland, als rechtsstaatliche Partei dieses Land wieder auf den rechten Weg zu bringen, meine Damen und Herren. Und nochmal auf die Kirche zurückzukommen, es ärgert mich wirklich. Ich sage Ihnen das, ich habe die Kirche ja schon in den 80er Jahren verlassen, aber nicht, weil es dort eine AfD gab, sondern weil ich als Soldat in Uniform mich diffamiert fühlte von der evangelischen Kirche, die tatsächlich sagte, Soldaten sind Mörder, die sich in der Friedensbewegung engagierten, die, als ich meine Frau heiraten wollte, mich nicht trauen lassen wollte, nicht trauen wollte in Uniform. Die haben mich wirklich gefragt, ob ich keinen anständigen Anzug hätte. Wir haben nachher katholisch geheiratet. Ging auch. Wenn ich schon damals und meine Frau erst vor kurzem aus der Kirche ausgetreten ist, dann weil wir nicht den Glauben an Gott, sondern weil wir den Glauben an die Institution Kirche verloren haben. Und Guido hat es vorhin angesprochen, diese Anti-AfD-Kampagne vor dem Kölner Parteitag, unser Kreuz hat keine Haken, liebe Freunde. Erinnert euch an das Bild 1935, wo die deutsche Geistlichkeit dort stand und den rechten Arm nicht hoch genug recken konnte. Aber damit wurde unsere Partei und damit wurden auch die vielen Christen innerhalb der AfD in die Nähe schlimmster nationalsozialistischer Verbrechen gerückt. Ich finde, das ist unverzeihlich. Den Kirchenvertretern rufe ich zu, besinnt euch. Kümmert euch um unser Seelenheil und denkt an das achte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Applaus Und nicht weit von diesem verwirrten Bodenpersonal des Herrn entfernt, vagabundieren noch weitere Laienprediger durchs unruhige Vaterland. Der Europa-Bereicherer und Diätmillionär Schulz trägt die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit wie eine Monstranz vor sich her. Tatsächlich sind es die alten, die wirklich alten Umverteilungsphrasen, die er da gebetsmühlenartig absondert. Sozial gerecht, liebe Freunde, ist es, wenn man am Ende für seine Lebensleistung eine gerechte und leistungsbezogene Rente erhält und nicht für seinen Fleiß die Verantwortung für die Kinder und die erbrachte Arbeitsleistung bestraft wird, indem man als Umverteilungsopfer diejenigen alimentiert, die all das nicht erbracht haben. Und weil eben der ideologische Realitätsverlust in fast allen politischen Handlungsfeldern der wahre Grund ist für die negativen Entwicklungen in unserem Land, müssen eben wir die schonungslosen Realisten sein, die Unbequemes ansprechen und einer starken Opposition, zunächst in den Landesparlamenten und ab Oktober in den Deutschen Bundestag hineintragen und den alten Parteien das Fürchten lehren, liebe Freunde. Und da gibt es viel zu tun. Da gibt es viel zu tun. Wir sagen Nein zur EU-Diktatur und Ja zur Souveränität der Nationalstaaten in einem Europa der Vaterländer. Der Euro spaltet heute die Nationen mehr, als er sie je verbunden hat. Die wirtschaftlich schwachen Südländer müssen den Euro verlassen, damit sie mit eigenen Währungen wieder Boden unter die Füße ihrer schwachen Volkswirtschaften bekommen können. Und Junckers Grundsatzrede vor kurzem offenbart den völligen Realitätsverlust dieser Eurokraten. Wer angesichts der Erfahrungen mit Griechenland den Euro für alle propagiert, wer einfache Mehrheitsentscheidungen über die Außen- und Sicherheitspolitik anstrebt und die Unabhängigkeit der nationalen Finanzhoheit in Frage stellt und einen europäischen Finanzminister installieren will, der wird das friedliche Europa der Vaterländer schneller zerstören, als er es jemals aufbauen konnte. Und die Zerstörung geht ja überall weiter, schleichend, in fast allen Bereichen und allen Handlungsfeldern. Wir wollen den Ausbau von Windkraft und Solarenergie erst dann weiter fördern, wenn es auch leistungsfähige Speichertechnologien gibt und wollen das Subventionsmonster EEG abschaffen. Wir haben genug. Wir haben genug Windkraftwerke gebaut und damit unsere Landschaft verschandelt. Wir haben genug Ökostrom subventioniert und damit den kleinen Stromkunden unnötig belastet. Wir haben genug nicht speicherbaren Strom erzeugt, um ihn billig an andere einfach mal so zu verscherbeln. Und wir haben genug von diesen Ökoschamanen, die uns vor ein paar Jahren noch erzählt haben, dass der deutsche Wald stirbt und nun genau diesen bedenkenlos für neue und wirtschaftliche Windkraftanlagen abholzen wollen, liebe Freunde. Es ist doch völlig irre. Dinge, die funktionieren, werden verteufelt und andere funktionsfreie Projekte intensiv gefördert. Das ist doch verkehrte Welt, in der wir leben. Und wenn man da mal genauer hinschaut, dann wird man das auch feststellen können. Und wir sehen es jetzt auch in der Diskussion um den Diesel. Liebe Freunde, wer heute von Fahrverboten für den noch vor kurzem beworbenen Diesel schwadroniert, der erzeugt Dumpingpreise und unterstützt diejenigen, die dem Herzstück der deutschen Industrie, der Automobilindustrie, aus ideologischen und wirtschaftlichen Gründen und Interessen schaden wollen. Sie wollen uns schaden. Und wenn Sie geschummelt haben, die da, die heute bei der IAA sich feiern für ihre neuen Elektroautos, um den utopischen Forderungen der Ökos zu entsprechen. Denn so rum wird ja ein Schuh draus. Erst kamen die Forderungen nach Einsparungen, haben sie was gemacht, haben sie festgestellt, sie kriegen es nicht hin, also mussten sie schummeln. Das will ich nicht entschuldigen. Ich hätte auch von Ihnen erwartet, dass Sie sagen, pass auf, das geht nicht. Wir brauchen viel mehr Menschen, die mal aufstehen und sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, das haben wir schon probiert, das ist eine Utopie und deshalb machen wir da nicht mit. Und deshalb brauchten wir die AfD in den Deutschen Bundestag. Und natürlich muss die Autoindustrie, ich glaube, das kann sie auch, diesen Schaden auch für den Verbraucher natürlich wieder gut machen. Ist ja gar keine Frage. Aber es sollte auch eine Lehre sein. Nicht jedem Mist der Politik willfährig zu folgen, sondern auch sachlichen Widerstand zu leisten. Leider springen Sie jetzt schon wieder auf der IAA, auf den Gaul, der Elektromobilität heißt, obwohl so viele Fragen noch völlig ungeklärt sind. Und Guido hat es vorhin angesprochen, deshalb führe ich da nicht weiter aus. Unsere Autobauingenieure sind doch weltweit führend beim Diesel und werden ihn weiterentwickeln. Und der Autofahrer braucht ihn und muss ihn auch haben. Ihr im Saarland habt das genauso wie wir in Rheinland-Pfalz. Wir haben eine strukturschwache Region. Wir haben Pendler, die teilweise 50 bis 100 Kilometer pro Tag zu ihrer Arbeitsstätte fahren müssen. Die müssen dort günstig hinkommen. Und da kann ich nicht einfach den Leuten Angst machen vor dem Diesel, sondern ich muss sehen, dass der Diesel besser wird und ihn reformieren und natürlich in irgendeiner Form verbessern. Das ist doch klar. Sonst zerstören wir eigene deutsche Arbeitsplätze. Nutznießer sind am Ende die Dreckschleuder aus Frankreich, Japan und den USA, liebe Freunde. Und als ich da so diese Diskussion so verfolgt habe und natürlich auch mich beteiligt habe, auch im Rheinland-Pfälzischen Landtag zum Diesel natürlich was gesagt habe, da fiel mir dann wieder so diese Schwadroniererei, Ökobilanz, CO2, Stickoxide und so weiter an. Und gleichzeitig lief über den Ticker, dass wir doch in jetzt 8 kriminelle Afghanen abgeschoben haben. Immerhin, ja. 8. Und da habe ich mir mal überlegt, was heißt das eigentlich? Sie fliegen ja so 6 Stunden, ich bin ja diese Flüge auch schon geflogen, aber aus einem anderen Grund. Ja? Von Köln nach Kabul in eine andere Region. Ein Flug von Deutschland nach Kabul in einer 737 verursacht 560 Tonnen CO2. Das entspricht bei diesen 8 Nasen einer CO2-Emission von 67 Tonnen pro Person. Ich würde gern diese schlechte Ökobilanz, deutlich verbessern, indem ich den Flieger bis auf den letzten Platz befülle. Weil ich gerade vom Fliegen spreche, dann fällt mir natürlich meine Dienstzeit an der Bundeswehr und dazu will ich natürlich auch was sagen. Winston Churchill soll einmal gesagt haben, und es war ein kluger Mann, Abrüstung mit Frieden zu verwechseln, ist ein schwerer Fehler. Also zu glauben, immer wenn ich weniger Waffen habe, ja, wird der Frieden immer sicherer. Ein Fehler. Hat man mittlerweile erkannt. Aber das Einholen der sogenannten Friedensdividende, so nannte man das ja, wir waren ja von Freunden umzingelt plötzlich, das war das Schlüsselwort für die Reduzierung der Bundeswehr von ehemals 500.000 Mann auf heute real 165.000 Soldaten. Von ehemals 12 Divisionen auf mittlerweile 6 Panzerbataillone. Das ist nichts. Damit können Sie, Entschuldigung, vielleicht das Saarland verteidigen. Was allemal verteidigungswürdig wäre, keine Frage. Und dann noch die Aussetzung der Wehrpflicht obendrauf. Ein Herr von Guttenberg, der plötzlich wieder gefeiert wird, war da sehr stark beteiligt. Auf der anderen Seite habe ich ihn auch geschätzt, weil er endlich gesagt hat, dass das, was wir dort in Afghanistan gemacht haben, Krieg war. Das hat für uns Soldaten eine Menge Auswirkungen gehabt, nämlich unter anderem, dass unsere Versorgung sichergestellt worden ist, nämlich auch ganz klar, wenn uns jetzt etwas passiert wäre, was ja vielen auch passiert ist, dass die Versorgung dann auch durch das Vaterland gesichert wird. Denn mein Vater hat immer gesagt, der Dank des Vaterlandes wird dir ewig nachschleichen, dich aber nie erreichen. Manchmal habe ich auch diesen Eindruck. Nun, von zu Guttenberg geistert jetzt schon wieder durchs Land und sucht einen guten Doktorvater, habe ich gehört. Ja, er will es doch mal probieren. Ja. Der war ja der Auffassung, dass man Politik nur machen kann mit einem Doktortitel. Was ich nicht bestreiten will, es ist sicherlich hilfreich. Herr Dr. Wirz, alles gut. Aber was ist doch tatsächlich passiert? Ein angeblich souveränes Land wie Deutschland ist heute nicht mehr in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Ja, wir können noch nicht einmal unsere eigenen Grenzen sichern und kontrollieren. Und es geben die Verantwortlichen auch noch zu. Das wäre vor vielen Jahren ein Grund gewesen, zurückzutreten. Aber am liebsten will Frau von der Leyen noch Migranten ohne deutschen Pass in die Bundeswehr aufnehmen und ganz wichtig, die sexuelle Orientierung vertiefen, meine Damen und Herren. Für mich waren Soldaten immer geschlechtslose Wesen. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, den wir zu erfüllen. Das Geschlecht ist völlig unerheblich dabei. Und offen gestanden, Sexualität hat nicht während dem Dienst stattgefunden, sondern in der Regel nach Dienst. Soweit der Dienst ja uns Zeit dazu gelassen hat. Für mich gilt, wenn ich mir eine Armee leiste, die uns immerhin im Moment noch 34 Milliarden Euro kostet, das ist zwar nur viermal so viel, wie die GEZ einnimmt, aber immerhin, und man 2% ja fordert, das wären dann 64 Milliarden, dann muss aber auch im Vordergrund stehen die Auftragserfüllung. Die Auftragserfüllung, die Einsatzbereitschaft und die Kampfkraft. Aber diese Begriffe sind offensichtlich mittlerweile Teil einer rückwärtsgewandten Weltanschauung, meine Damen und Herren. Und dennoch, ich sage Ihnen das aus eigener Erfahrung, man braucht im Krieg diese Fähigkeiten, sie sind überlebenswichtig. Von der Leyen spielt mit dem Leben unserer Soldaten. Denn eins sage ich Ihnen mit Stuhlkreisen und Wohlfühlseminaren, werden wir Taliban, IS und andere Feinde, die wir heute noch gar nicht kennen, nicht beeindrucken können, meine Damen und Herren. Ich will keine kunterbunte Multikulti-Söldnerarmee, die nicht mehr in der Lage ist, für Deutschland kämpfen zu können und kämpfen zu wollen. Und mit ihrer, da bin ich mir nicht sicher. Aber sie sterben, der Blutzoll wird hoch sein, das ist das Problem. Wir schicken die Soldaten dennoch in den Einsatz und sind nicht gut ausgestattet, sind nicht gut ausgebildet. Und das bedeutet, wir nehmen den Verlust unserer Leute billigend in Kauf. Und das muss man diesen Politikern immer wieder sagen. Ich sage euch, die Wehrpflicht, als wir die Wehrpflicht abgeschafft haben, haben wir die Verantwortung diesen Politikern aus der Hand genommen und haben sie eben nicht mehr länger darüber nachlassen. Solange ein Politiker noch einen Sohn oder eine Tochter in der Bundeswehr hat, wird er sich über den Einsatz dieser Streitkräfte genau Gedanken machen. Jetzt sind wir in der Söldnerarmee und jetzt haben sie keine Probleme, auch die Grünen nicht, uns überall hinzuschicken und danach auch noch zu beschimpfen. Mit ihrer pauschalen Hexenjagd hat Frau von der Leyen völlig ungerechtfertigt eine Entnazifizierungskampagne durchgesetzt und hat der Truppe schweres Unrecht angetan und weitreichenden Schaden zugefügt. Ich habe noch gute Kontakte. Was ich möchte, ist eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen einführen, die in vielen Bereichen, wie in der Altenpflege, im Gesundheitswesen, in vielen anderen Einrichtungen, aber eben auch in der Bundeswehr, ihren Dienst leisten sollen. 9 bis 12 Monate. Damit können wir auch dort unterstützen, wo Hilfe so dringend notwendig ist, sehen wir mal in der Altenpflege. Und wieder einen Reservistenstamm aufbauen, der für den Heimatschutz und nach Artikel 87a des Grundgesetzes auch Schutz der eigenen Bevölkerung und damit Landesverteidigung wieder möglich macht. Und ich sage Ihnen auch, das bildet ein wenig fürs Leben. Ich glaube, das schadet niemandem. Und wo wir zufällig bei der Bildung gelandet sind, wir wollen die roten Bildungsexperimente beenden. Wir wollen Ausbildungsberufe stärken und befürworten ein nach Begabung differenziertes, dreigliedriges Schulsystem, das dem unterschiedlichen Leistungsvermögen der Schüler auch wirklich wieder gerecht wird. Und deshalb wollen wir keine nach unten nivellierte Einheitsschule, sondern die unsere Jugend nicht klüger, sondern einheitlich immer dümmer macht. Sondern wir wollen einen Bildungserfolg, der auch durch Anstrengung erzielt wurde und nicht das Ergebnis staatlicher Gleichmacherei oder permanenter Niveauabsenkung ist, liebe Freunde. Das dreigliedrige Schulsystem und auch die Förderschulen, das wird gerne in dieser Diskussion immer wieder vergessen. Wenn wir dann von Inklusion sprechen, inkludierte Kinder in die Regelschulen hinein zu pferchen, ob sie nun wollen oder nicht. Wir haben viel Geld ausgegeben für die Förderschulen. Wir haben viel Geld für die Ausbildung dieser Pädagogen ausgegeben, aber was viel wichtiger ist, die Eltern und die Kinder brauchen diese individuelle Förderung und Zuwendung. Die können wir nicht einfach in Regelschulen packen. Damit schaden wir allen, den Eltern, den Lehrern und natürlich auch den Kindern. Die massenhafte Zuwanderung von Analphabeten, dafür bin ich gescholten worden, aber ich weiß es mittlerweile, die massenhafte Zuwanderung von Analphabeten und Bedürftigen führt unweigerlich zur Gefährdung aller unserer bewährten sozialstaatlichen Errungenschaften. Ihre Rente muss aber nach einem arbeitsreichen Leben für ein würdevolles Dasein im Alter doch reichen. Wir möchten, dass Erziehungszeiten künftig in angemessener Weise bei der Rentenbemessung der Eltern berücksichtigt wird. Wer Kinder für die Gemeinschaft großgezogen hat und wer welche hat, der weiß, wovon ich spreche, muss für eine gerechte Gegenleistung auch von dieser Gesellschaft eine Gegenleistung erhalten. Und für die Familienförderung gibt es zahlreiche Ansatzpunkte. Dazu gehören Stichworte wie Ehestartkredite für Teilerlassung bei jedem Kind, die gleichwertige Förderung der Kinderbetreuung zu Hause und in Kitas und ein Familiensplitting in Ergänzung zum Ehegattensplitting und, was ich ganz wichtig finde, die kinderzahlabhängige Ermäßigung der Sozialversicherungsbeiträge, dann könnten wir Familien wirklich fördern. Und ich betone deutsche Familien. Und Nicole hat vorhin einen beeindruckenden Vortrag, eine beeindruckende Rede zur Frühsexualisierung und zur Familie gehalten. Familie bestehen aus Vater, Mutter und Kindern, sind und ist die Keimzelle des Staates. Sie soll bewusst zerstört werden. Gender Mainstream ist eine Spielart des soziologischen Dekonstruktivismus und steht in der Tradition der neomarxistischen Kulturrevolution. Da kommt das ursprünglich her. Das Zerschlagen alter Strukturen, um neue Strukturen, einen neuen Menschen zu kreieren. Wichtige Bereiche des menschlichen Zusammenlebens, die Eltern-Kind-Beziehung, die Familie, die sexuelle Bezogenheit der Geschlechter zueinander, sind angeblich soziale Konstrukte, die wieder dekonstruiert werden sollen, als wenn sie jemals konstruiert gewesen wären. Die Gender-Ideologie einschließlich der verbrecherischen Frühsexualisierung richtet sich damit gegen die traditionelle Familie bzw. gegen die Bindungsfähigkeit der Menschen. Das lehnen wir vollständig und im Ganzen ab, meine Damen und Herren. Wir tolerieren durchaus andere Lebensformen. Wir werden sie aber niemals noch zusätzlich fördern. Ich war auch immer gegen eine steuerliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ich sage Ihnen auch warum. Ihr Nutzen für den Erhalt unseres Volkes ist gleich null und eben deshalb auch nicht förderungswürdig. Meine Damen und Herren, eine gerechte Steuerpolitik muss dem Bürger geben, was ihm ohnehin zusteht. Wenn Schäuble von der schwarzen Null spricht, dann tut er so, als wenn es sein Verdienst wäre. Nein, es ist Ihr Verdienst. Sie sind morgens aufgestanden, sind arbeiten gegangen und haben Steuern bezahlt. Und die vielen Kleinverdiener sind auch aufgestanden, haben auch Steuern bezahlt. Es ist nicht sein Verdienst. Und für die Nullzinspolitik, die ihm seine Schulden gedrückt haben, kann er alleine auch nichts. Deshalb müssen wir den Bürgern etwas zurückgeben. Und wir wollen nicht, wie die anderen, über Vermögensteuer sprechen. Also wieder über Steuererhöhungen, obwohl die Steuern gerade sprudeln, sondern wir müssen doch die Bürger entlasten. Und deshalb sagen wir wollen die Mehrwertsteuer um 7% auf 12% senken. Diese Steuer entlastet jeden Bürger unmittelbar einkommensunabhängig und hat sofortige Wirkung beim Einkauf in ihrem Geldbeutel. Und wir wollen, wie geplant, aber die anderen reden da jetzt gar nicht mehr drüber, spätestens 2019 den sogenannten Solidaritätsbeitrag abschaffen, der schon lange nicht mehr für seinen Ursprungszweck eingesetzt wird. Es ist eine weitere Steuereinnahme, die einfach so verbaut und verarbeitet wird. Allein in Rheinland-Pfalz, ich sitze da ja saß im Finanzausschuss, als wir den letzten Haushalt 2017, 2018 besprochen haben, allein 90 Millionen Euro hätte ich streichen können, das waren nur ideologische und Gendersysteme oder irgendwelche ideologischen Projekte, wo sie gar nicht wissen, wo kommt das Geld überher. Und es wird nicht begründet, es wird einfach nur ausgegeben. Und für den Rentner oder auch für den Polizisten, der eine Erschwernis-Zulage bekommen soll, da streiten sie sich, ob diese Erschwernis-Zulage nun 2,50 Euro oder 3 Euro ausmacht. Es ist unglaublich, was da passiert. Wir sehen das auch, die Senkung der Mehrwertsteuer, auch als eine Art Kompensation für die kalte Enteignung der deutschen Sparer durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Liebe Freunde, lange haben uns die Medien und die Verantwortlichen der Regierung versucht, weiszumachen, dass die sogenannte Flüchtlingskrise vorbei sei. Schließlich wollte man ja im Wahlkampf die Wähler nicht mit unangenehmen Themen belästigen. Ihr wisst schon, wir schaffen es. Das Zauberwort, um die schlimmen Bilder der endlosen Flüchtlingsströme von 2015 und 2016 zu vermeiden, heißt heute Dezentralisierung. Nun werden die Migranten von Schleppern und den sogenannten Hilfsorganisationen direkt vor der libyschen Küste über die Mittelmeerroute auf die verschiedenen Wege nach Europa und damit zuerst nach Deutschland gelockt. Es sind verschiedene Wege. Portionsweise gehen sie in verschiedene Regionen, nicht mehr in einer Richtung, damit diese Bilder eben nicht entstehen. Die Fluchtursachen, da gibt es sicherlich viele. Und das ist eine Binsenweisheit und das sagen mittlerweile alle. Wir müssen die Fluchtursachen in den Heimatländern bekämpfen. Natürlich müssen wir das tun. Die Frage ist nur, wie wir das tun. Ob wir weiterhin Entwicklungshilfe einfach so reinpumpen oder ob wir auch kontrollieren, was denn dort tatsächlich damit gemacht wird. Kontrolle ist das Entscheidende. Und unsere Politik ist in vielen Bereichen, auch in der Außensicherheitspolitik, immer davon geprägt zu sagen, wir vertrauen. Aber liebe Freunde, an der Stelle bin ich dann doch mal Kommunist und sage, Kontrolle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist eben doch besser. Diese großzügige Alimentierung ist aber der eigentliche Grund. Nicht die Fluchtursachen in Heimatländern bekämpfen ist eine Sache, aber auch liegt der Grund für diese Fluchtbewegung in der großzügigen Alimentierung der Migration hier in Deutschland. Und machen unser Land zum Anziehungspunkt und Schlaraffenland für alle Armen dieser Welt. Natürlich kommen sie zu uns, weil sie wissen, hier am ehesten und am besten leben zu können. Es ist ihnen ja gar nicht zu verdenken. Aber die Verantwortung gegenüber dem eigenen Volk, und da haben wir es wieder, die liegt bei unseren Politikern. Und diese wird eben nicht wahrgenommen, liebe Freunde. Und selbst wenn wir sie zwangsweise verteilen würden, auch auf die Visegrad-Staaten, auf die Ungarn, auf die Tschechen, auf die Polen, das würde ihnen nicht gefallen. Die würden sich nach kurzer Zeit auf den Weg machen, da, wo es ihnen einfach besser geht, nämlich nach Deutschland. Und da müssen wir ansetzen, da müssen wir es unangenehmer machen und nicht mehr als Ziel und Schlaraffenland für die Welt. Und weil das so ist, liebe Freunde, weil das so ist, sind eben die meisten sogenannten Flüchtlinge eben Merkels Flüchtlinge und die Toten im Mittelmeer eben auch Merkels Tote, liebe Freunde. Als ich vor 2 Jahren davor gewarnt habe, dass wir nach einem Unterbringungs- und Versorgungsproblem sehr bald ein Problem der inneren Sicherheit bekommen werden, da wurde ich als Rassist und Ausländerfeind beschimpft. Und das erinnert mich an den Spruch von Oscar Wilde, der mal sagte, die übelsten Werke sind stets mit den erhabensten Vorsätzen begonnen worden. Und so auch diese Willkommenskultur. In Frankreich und England können wir die Entwicklung, die uns noch bevorsteht, ablesen. Die Vorstädte brennen, natürlich unbemerkt von den Systemmedien, jeden Tag und es wird schleichend immer schlimmer. Wir leben in einem politischen und medialen Tollhaus. Wir sitzen auf einem Pulverfass und spielen weiter munter mit dem Feuer. Heute heißt die Propagandalüge nicht mehr Willkommenskultur, sondern Integration für alle. Dicht gefolgt von Familiennachzug. Sie merken schon, es sind immer sozial belegte freundliche Begrifflichkeiten, gegen die es schwerfällt, sich zu wehren. Wer will schon nicht willkommen sagen? Wer ist nicht für Integration? Wer hat was gegen Familie? Wenn aber die jetzt 390.000 anerkannten Syrer und ihre Familien mit dem Faktor 5 nachziehen, reden wir von weiteren 2 Millionen Migranten, die den direkten Weg in die Sozialsysteme nehmen werden und die von immer weniger Beitragszahlern alimentiert werden müssen. Und das ist doch völlig klar, wenn immer weniger Leute da sind, die in ein System einbezahlen, aber immer mehr Leute da sind, die alimentiert werden, also die Leistungen empfangen, dann können sie das System irgendwann nicht mehr halten. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, an diesem System zu arbeiten. Entweder ich erhöhe die Beiträge, das heißt, Sie alle, die arbeiten gehen und Sozialversicherungsbeiträge zahlen, und zwar nicht nur Rente, sondern auch in die Krankenversicherung, müssen mehr zahlen, um die große Anzahl derer zumindest in ein Minimum versorgen zu können. Oder Sie senken die Leistungen. Oder beides. Ich befürchte, Sie werden beides machen müssen, und dann veramerikanisiert unser Gesundheitssystem. Und was ist unsozialer, als dass Sie nicht mehr zum Arzt gehen, weil Sie das Geld dafür nicht mehr haben, liebe Freunde? Aber das Hauptproblem sind nicht nur die Millionen von Versorgungsfällen. Es ist der unüberwindliche, und das meine ich wirklich so, Kulturgegensatz, der Europa mit der überwiegenden muslimischen Massenzuwanderung zerreißen wird. Meine Damen und Herren, ich habe das wirklich für mich lange gebraucht, bis ich diese Überzeugung gewonnen habe. Eigentlich seit 2001, als ich das erste Mal mich mit dem Islam in Deutschland beschäftigt habe an der Führungsakademie der Bundeswehr, war das mein Auftrag. Und es ging darum, wie können wir in diesen Einsatzländern den Islam verstehen, die Menschen verstehen, Empathie entwickeln, ja, unsere gesellschaftlichen Überlegungen transportieren, damit die endlich mal nur mal aufhören, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Ganz abgesehen von Akzeptanz der staatlichen Strukturen, Frauenrechte, Mädchenschulen, alles Dinge, an denen wir gescheitert sind. Denn der so stark prägende, fundamentale Islam, den ich vor allem in Afghanistan kennengelernt habe, und der feste Glaube an die Scharia steht eben wie eine unsichtbare Wand gegen alles, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht. Er wendet sich gegen jede Toleranz, insbesondere gegen die Religionsfreiheit der anderen. Auch. Und mit unbarmherziger Härte gegen jeden, der anders denkt. Er ist eine Staatsreligion, er ist eine Ideologie und in seiner überwiegenden Mehrheit fundamental. Er ist mit unserem freiheitlichen Gesellschaftsmodell einfach nicht kompatibel und hat auch weder historische noch kulturelle Wurzeln in unserem Land. Und ich sage das aus voller Überzeugung, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Eben eine Lüge, wenn unser Asylgesetz kurzum als Einwanderungsgesetz missbraucht wird, um mit dem Kampfbegriff Integration jeder Bedürftige zum Neubürger und Fachkraft erklärt wird. Das ist so nicht der Fall. Ich sage Ihnen, je mehr Illegale und Kriminelle wir abschieben, umso weniger müssen wir integrieren. Und ich sage auch, da können die Deutschlandhasser sagen, was sie wollen. Das hier ist unser Deutschland. Es ist mein Deutschland und ist das Deutschland meiner Kinder und Enkelkinder. Und wer sich daran vergreift, wird mit unserem erbitterten Widerstand rechnen müssen. Und ist euch schon mal aufgefallen? Guido hat es vorhin gesagt, dass viele Journalisten, Politiker und auch Bürger davor zurückschrecken, vom deutschen Volk zu sprechen. Fast vor diesen Farben Angst hat. Obwohl Malu Dreyer, streichen Sie Malu, Marie-Louise Dreyer. Oder besser, die Dreyer. Schwarz-Rot-Gold jetzt, ne, also beim Tag der Deutschen Einheit, findet ja in Mainz statt. Zentrale Feierlichkeiten, haben alle mordsmäßig Schiss. Ja, alle mordsmäßig Schiss. Auf einmal Schwarz-Rot-Gold wiedererkennt und wiederentdeckt. Wir haben ein Problem offensichtlich mit der Begrifflichkeit deutsches Volk. Und das, obwohl es genauso im Grundgesetz steht. Es in großen Lettern am Reichstag steht, jeder Minister seinen Eid darauf ablegen muss, eben Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und ich vor fast 40 Jahren geschworen habe, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes, keines anderen Volkes, des deutschen Volkes, tapfer zu verteidigen. Und tapfer, so habe ich es meinen Soldaten immer erklärt, heißt bis zum Tod. Dieses deutsche Volk hat in der Literatur, der Kunst, der Architektur, der Medizin, in der Technologieentwicklung, im Sport und als demokratische Staatsform, aber auch über Jahrhunderte hinweg Großartiges für diese Welt geleistet. Vor 33 und nach 45 natürlich auch. Ja, die grauenhaften 12 Jahre des Nationalsozialismus und seine Folgen sind ein in der Tat nicht zu tilgender Schandfleck. Das wissen wir doch alle. Das müssen wir uns nicht ständig erzählen lassen. Aber ich sage euch auch, ich lasse mich von denen, die ein gestörtes Verhältnis zu unserer Nation haben, nicht allein auf diese 12 Jahre reduzieren. Wir können und dürfen stolz sein, Deutsche zu sein. Und liebe Freunde, auch wenn die linken Träumer und Spinner da demonstrieren, das sind nicht unsere wahren Gegner. Sie sind nur bemitleidenswerte Opfer ihrer eigenen Ideologie. Viel schlimmer sind diejenigen, die schleichend uns allen viele Jahre mit der Gleichstellung der Homo-Ehe und als tatsächliche Verursacher der Asylkrise die Öffentlichkeit nach und nach, die öffentlichen Medien nach und nach okkupiert haben und Kernforderungen, eigentlich die Kernforderungen der rot-grünen Agenda umgesetzt haben. Es wäre doch unter einem Bundeskanzler Helmut Kohl undenkbar gewesen, den Bruch der Maastricht-Verträge, im Grunde hatte sie am Ende ja noch mit ertragen müssen, den Euro-Rettungswahnsinn, Ausstieg aus der Atomenergie, alles rote, linke Projekte, Aussetzung der Wehrpflicht, Akzeptanz der doppelten Staatsbürgerschaft, Demontage der Bundeswehr, Gender Mainstream, Verabschiedung vom Leitbild der traditionellen Familie und so weiter und so weiter. Die eigentliche Gefahr für unser Land geht nicht nur von Rot-Grün aus. Sie geht von einer Merkel-CDU aus, die sich seit Jahren bürgerlich gibt, aber de facto ein linkes Weltbild bedient und jetzt schwarz-rot-gold plakatiert, liebe Freunde. Und ein Treppenwitz ist doch, dass die auch noch plakatieren und schreiben und trauen sich auf ihr Plakat draufzuschreiben für Sicherheit und Ordnung und sind diejenigen, die genau diese Sicherheit und Ordnung in Frage gestellt haben und heute dem Volk erzählen wollen. Sie wären dafür zuständig, hier Sicherheit zu schaffen. Das ist doch eine Blasphemie und im Grunde eine Beleidigung gegen Wähler. Sie werben jetzt mit derselben Flagge, die Ihre Frontfrau, ich mag diesen Namen ja gar nicht mehr aussprechen, ja, Merkel, noch am letzten Wahlabend 2013 achtlos in die Ecke geworfen hat. Pfui Teufel, liebe Freunde, pfui Teufel. Und wer der FDP noch wirklich traut, der hat doch wirklich alles vergessen. Was diese politischen Fahnenschwenker 2009 versprochen und nicht gehalten haben. 2013 haben diese Quittung bekommen, aber plötzlich tauchen sie wieder auf wie Phönix aus der Asche. Sie haben nur diesen Blender Lindner, der auf allen Landes- und Bundeshochzeiten tanzen will und danach mit jedem ins Bett steigt, der ihm einen Dienstwagen verspricht. Seriöse Menschen können doch diese Leute nicht wählen. Ich nenne das politische Prostitution, liebe Freunde. Mit der Alternative ist die Demokratie wieder in unsere Parlamente zurückgekehrt. Und der Bürgerwille hat endlich wieder eine aufrechte Stimme, eine Gegenstimme, die sich nicht mit Halbwahrheiten und moralischem Geschwätz zufrieden gibt. Das stört sie, ich sehe das jedes Mal. Auch diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, können Sie im Fernsehen sehen, im Landtag in Rheinland-Pfalz. Da stören wir die Ponyhof-Atmosphäre, denn wir sprechen die Dinge an, die Sie nicht hören wollen und wir fragen nach den Dingen, die Sie uns nicht sagen wollen. Und das tut weh und deshalb hassen Sie uns. Und ich mag es, wenn Sie mich hassen. Ich finde es gut so. Und in der letzten Plenarsitzung habe ich bei dem Thema Frühsexualisierung, die meine sehr geschätzte Kollegin Silvia Groß in die Debatte eingebracht hat, denn wir können ja die Dinge in die Debatte einbringen. Dann habe ich einen Zwischenruf gemacht und habe Frühsexualisierung genannt, eine geistige Vergewaltigung unserer Kinder. Dafür habe ich eine Rüge erhalten vom Landtagspräsidenten. Liebe Freunde, diese Rüge trage ich wie einen weiteren Orden an meinem Revers. Kämpfen wir also dafür, dass in unserem Land die so hart erarbeitete Freiheit, der relative Wohlstand und die stabile Sicherheit bewahrt bleibt und wir diese Errungenschaften wie ein Vermächtnis an unsere Kinder und Enkelkinder, denn für die tun wir es doch, weitergeben können. Das ist unsere historische Mission in diesen Tagen und wir sind dabei. Gehen Sie zur Wahl und wählen Sie uns ein freies, souveränes und aufrechtes Deutschland zurück. Wählen Sie die Alternative für Deutschland. Gott schütze unser Vaterland. Dankeschön.